Die Konservativen wollen mehr Grenzen in allen Lebensbereichen, die Progressiven weniger. Grenzen wird es immer geben. Daher müssen wir einen Kompromiss in der Frage finden, wie starr oder durchlässig sie sein sollen. Konservative sehen außerdem Autorität positiver als Progressive. Auch Autorität wird es immer geben, denn sobald sich Menschen spezialisieren, entsteht Expertentum und damit eine soziale Hierarchie. Wie sehr Hierarchien unser Leben bestimmen sollen, auch das müssen wir aushandeln. Wenn wir unsere Neigung zum Tribalismus nicht so weit wie möglich unterdrücken, werden durch die neue Polarisierung in Zukunft noch mehr Sachfragen zu Gesinnungsfragen. Besonders deutlich wird das am Problem des menschengemachten Klimawandels, den die US-Republikaner wie die AfD leugnen, weil sie allein schon im Thema die Signatur der liberalen Elite sehen. Dadurch drohen Umwelt- und Klimaschutz als sogenannte Tragik der Allmende unlösbar zu werden. Mit Allmende bezeichnete man die gemeinschaftliche Wiese des Dorfes, auf der Bauern ihre Schafe und Kühe weiden ließen. In einem Gedankenexperiment des amerikanischen Philosophen Garrett Hardin hat jeder Einzelne eine starke Motivation, seine Tiere besonders lange grasen zu lassen, was jedoch auf Dauer die Wiese zerstört. Hardin hat bereits im Jahr 1968 darauf aufmerksam gemacht, dass sich dieses Problem im großen Maßstab wiederholt, wenn es um die gemeinschaftliche Nutzung unserer Umwelt geht, der globalen Allmende. Indem alle ihren Nutzen maximieren wollen, zerstören sie die Ressourcen. Die progressive Revolution hat zwar unsere Lebensbedingungen in fast allen Hinsichten verbessert, doch nicht in einem Bereich, der Umwelt. Überfischung, Luftverschmutzung, umgekippte Seen, Wassermangel und exzessiver Energieverbrauch haben deutlich zugenommen. Und die Vielfalt der biologischen Arten, besonders der großen Landtiere und der Insekten, ist gleichzeitig spürbar zurückgegangen. Die größten Gefahren liegen also jenseits der Stammeslogik. Das Klima, die Ressourcen, die Migration, der Handel und die weltweite Ungleichheit betreffen als globale Probleme nicht nur alle Menschen. Sie können auch nicht mehr von einzelnen Staaten, geschweige denn Kommunen oder gar Stämmen gelöst werden. Die Biosphäre, die Globalisierung und die Digitalisierung kennen keine Staatsgrenzen. Beim Weideland hat der Dorfrat eingegriffen und die Nutzung reglementiert. Beim Klimawandel müssen alle Staaten gemeinsam eine Lösung finden.